Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast aus Berlin. Und wir stehen heute an einem ganz besonderen Ort und René, für dich ist es ja super. Erstmal hallo René und hallo Stefan. Ich musste das ein bisschen so ausholen, weil du hast ja deiner Freundin versprochen, du holst ihr die Sterne vom Himmel und heute hast du ganz viele Gelegenheiten. Das muss ich noch nachholen. Ja, genau. Ich hab das mir sagen lassen. Also herzlich willkommen René. Und hier ist der Mann, der anderen die Sterne vom Himmel holt. Hallo René, hallo. Ja, genau. Und heute auch mit dabei unser Trüffelschwein Marc, der ohne viel Suchen, sorry wegen der Geräusche, der ohne großes Suchen diesen Bahnsteig auf Anhieb gefunden hat. Ja. Hi Marc. Ja, hallo René, hallo Stefan, hallo liebe Lauter da draußen, die René vergessen hat an den digitalen Empfangsgeräten. So ist es. Ich habe viel länger gebraucht, als René euch weismachen will. Meine Stimmung ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich hier die Verantwortung trage und René davon abhalten muss, hier irgendwelche Sterne aus der Konstruktion zu reißen für seine Freundin, weil wir befinden uns auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Museumsinsel. Hey! Er hat übrigens nicht nur super Sterne zu bieten, sondern auch eine geile Geräuschkulisse. Ja. Wir hoffen, es kommt gut an. Und ohne die Sterne übrigens, Marc, wenn du so lange gebraucht hast, wäre es hier stockdunkel. Genau. So. Ja, also okay. Herzlich willkommen nochmal. Wir sind auf dem U-Bahnhof Museumsinsel, den es seit gestern gibt offiziell. Seit gestern eröffnet und es ist der letzte Bahnhof auf dem Lückenschluss der U5 zwischen Alex und Hauptbahnhof. Hat noch ein paar Monate länger gedauert, aber ich finde, der ist ganz gut geworden, oder? Kann man sich angucken. Naja, okay, es gibt da einen Punkt, der mich so ein bisschen stört, weil es heißt irgendwie, ist mit Abstand der teuerste U-Bahnhof, der jemals gebaut wurde. Und jetzt frage ich mich, wo sind hier die Goldbarren? Irgendwo müssen hier ganz viel Gold irgendwie verbaut haben. Warum war das so teuer? Ja, und das ist auch alles grau, das sieht auch billig aus. Jetzt zum Thema Lückenschluss, ne? Die U5 hat jetzt keine Lücke mehr, dafür ist Berliner die Haushaltskasse in Berlin. Definitiv, ne? Obwohl, zahlt das die BVG selber? Naja, das ist, glaube ich, auch vom Bund gefördert so ein bisschen, ne? Berlin und Bund irgendwas? Ja. Die BVG hätte gesagt, ey komm, lass den Himmel weg, können wir uns nicht leisten. Und Berlin hat gesagt, wir holen euch die Sterne vom Himmel. Wir können es ja mal kurz beschreiben, also übrigens auch... Die Frage ist, ob wir das hier tun wollen. Genau, weil hier ist natürlich auch ziemlich laut und wir werden gleich hochgehen. Genau, deswegen klingen wir so erotisch mit unseren Masken. Weil auf dem U-Bahnhof muss man die FFP2 machen. Das ist jetzt ohne Maske. Ja. Klingt viel besser, oder? Ey, setz Maske hoch. Ja. Nein. Und damit ist natürlich auch durch diesen Bahnhof die U5, die erste barrierefreie U-Bahn-Linie in Berlin, komplett. Ist ja auch schon mal interessant. Ne? Vielleicht kann man kurz beschreiben, bevor die nächste Bahn kommt, wie sieht es hier aus? Marc. Viel Granit, ja. Viele Säulen, viel Licht. Das ist U-Bahn-technisch eigentlich, ja, also gerade in diesem mittleren Gang. Also man muss sich vorstellen, man hat irgendwie die Gleise rechts und links, dann hat man einen Laufgang, dann kommt eine Reihe von Säulen, da gibt es auch einen bestimmten Begriff für, und dann hat man in der Mitte auch noch einen Gang. Ja. So, und dieser mittlere Gang, der ist jetzt sehr stark beleuchtet, weil in die Säulen- und Deckenkonstruktionen sind extra nochmal Leuchten eingebaut, die eben diesen speziellen Mittelgang stark beleuchten. Außen, das ist relativ normal. Und das Ganze wird natürlich gekrönt durch diese beiden Himmel rechts und links über den Gleisen. Aber ich kann euch sagen, Instagram wird voll sein mit Bildern. Definitiv, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Also ich denke mal, gerade so in den frühen Morgenstunden wird es hier nicht so ein Betrieb sein wie an dem heutigen Samstag, an dem wir aufzeichnen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, da wird es einige Bilder geben. Ja, ja, klar. Definitiv. Einige Filme. Aber es lohnt sich doch. Es ist doch immer so, wenn was neu ist, die Leute kommen. Und wir haben festgestellt, es sind ja schon viele Touristen, aber ich glaube noch nicht sehr viel. Trotzdem Himmel und Menschen hier, muss man sagen. Himmel, absolut. Für die Corona-Zeit, definitiv. Man bedrängt uns hier schon fast bei der Aufnahme. Genau. Wir haben schon mit Flatterband abgesperrt. Ja. Es sind übrigens 6.662 Lichtpunkte in dem Himmel. Auf zwei Fahrtrichtungen. Ach, siehst du, da wird doch einer mehr oder weniger nicht auffallen. Das stimmt. Ich hoffe, die sind nicht in Reihe geschaltet. Liebe Leute, ich erwähne das nicht gerne, aber wenn ich mir vorstelle, dass die in Berlin üblichen wilden, marodierenden Horden hier durchstreifen und mit Graffiti irgendwie alles in Anführungszeichen verschönern, dann wird mir ganz übel. Ja. Weil es ist echt ein etwas Besonderes, nicht nur einfach hier zu sein, weil sie gerade aufgemacht haben, sondern weil es eben auch noch alles so schön neu und sauber ist. Ja. Kein Müll, kein Graffiti. Wir gucken nächste Anblick. Woche nochmal. Ja. Ne? Lieber nicht. Ja. Übrigens genau. Hat die. Nee, nicht die U5, die U6 fährt ja gar nicht, ne? Nein. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der Bahnsteig hier ist neu. Und also aus einem Bahnsteig, der durch den durchgefahren wurde, wurde es jetzt ein Bahnsteig, wo man aussteigen kann. Und auf der U6 ist doch ein Geisterbahnhof entstanden durch den Lückenschluss. Die französische Straße. Wir haben gerade angeguckt, genau, französische Straße. Lohnt sich da mal vorbeizufahren. Genau. So, und bevor jetzt die nächste U-Bahn kommt, würde ich sagen, packen wir unsere Sachen, gehen an die frische Luft, gehen mal Richtung Lustgarten und gucken mal, wie es oben aussieht. Wo auch immer das ist. Ja. Kommt einfach mit, Leute. Gleich wieder da. Und die Bahn kommt und fährt uns raus. Ja, liebe Landsleute, da sind wir schon wieder. Wir sind ein paar Meterchen gegangen. War ein Fußmarsch. Und ein bisschen die Tippe. Wir sind jetzt auf die Museumsinsel obendrauf und zwar an der Stelle, also quasi direkt gegenüber von der James-Simon-Galerie. An der Stelle, an der 1 zum Mustensatz beginnt. Nee, die ist schon noch da. Guck mal, da steht da vorne an der Wand, also an der Bodestraße. Ja. Und das Schöne ist, wir stehen direkt neben einem bronzenen Modell der gesamten Museumsinsel, inklusive Gebäude etc. Fragt ihr euch vielleicht, ja, was soll das? Da ist auch Blindenschrift drauf. Das weckt natürlich sofort die Assoziation. Aha, das ganze Bronzemodell ist also hauptsächlich für Sehbehinderte und oder Blinde. Die können dann eben die ganze Museumsinsel hier ertasten. Also ich finde es ganz cool, weil du siehst halt auch als Nichtblinder sehr gut, welche Gebäude hier so sind. Und falls ihr euch das angucken wollt, das ist, wenn ihr vorm Alten Museum steht, an der linken Seite des Alten Museums, also links vom Alten direkt Museum. Direkt am Wasser. Zwischen Wasser und Alten Museum. James-Simon-Galerie. Genau. So. Und da sieht man die ganze Museumsinsel, die ja nur Teil der Spreeinsel ist. Die nämlich noch aus welchem Teil besteht? Noch der Fischerinsel. Richtig. Ist ja auch gleich in der Nähe. Das ist dann der südliche Teil. Genau. No. Also, aber auch alles ziemlich dicht, ne? Wenn man so auf der Karte guckt. Das sind eigentlich keine Entfernungen, wenn man so will. Wenn wir jetzt schon auf der Museumsinsel sind, unser Thema ist heute natürlich die Museumsinsel. Also nicht nur der Bahnhof. Mit dem Bahnhof, naja, wir haben das zum Anlass genommen, ne? Das historische Berlin. Haben wir über die Eröffnung des Bahnhofs eigentlich schon gesprochen? Ich hoffe, man hat es gehört, ja. Also der hat jetzt gerade erst eröffnet, am 9. Juli 2021. Ich vergaß nämlich das Datum zu sagen. Heute ist nämlich der 10. Einen Tag später. Ja, wir sind heute mal ein bisschen früher, weil die Herren Marc und René. Das sind wir. Frei haben. Genau, die wollten frei haben. Und mehr dazu auch in der nächsten Sendung. Also vielleicht kann man noch kurz rückblickend auf den U-Bahnhof noch mal kurz zurückkommen. Also klar, der Sternhimmel, an wen soll das eine Hommage sein? Das ist nach Friedrich Schinkel, der hat damals irgendwie Beethovens 9. oder so inszeniert. Es war die Zauberflöte. Genau. Irgendetwas 1816. In der Richtung. Genau. Und er hat ein Bühnenbild entworfen und da gab es eben einen Himmel, den er dort konstruiert hat, in genau diesem Blau, was auch auf dem U-Bahnhof zu finden deswegen ist. Deswegen höre ich euch so gern zu. Also man lernt so viele Dinge. Und was in den ganzen Nachrichten, in den Medien nicht gesagt wurde, auch die Schinkelkirche in Neuhardenberg hat einen Sternhimmel. Da wiederum war ich schon. Und? Kennst du den daher? Nee. Aha. Ich hatte übrigens gedacht, das ist blau, weil wenn man nach oben guckt, ist man ja unter der Spree. Ach, du meinst, es ist Wasser? Man guckt durchs Wasser in den Himmel. Das ist auch eine gute Interpretation, oder? Ja. Deswegen war ich in Kunst immer so gut. Kranke Interpretation. Wirres Zeug ausgedacht und immer gute Noten gekriegt. Ja. Gute Noten für gute Zoten. Oder so, genau. Ja. Und der tiefste Bahnhof. Der tiefste Bahnhof, über 20 Meter Tiefe. Und wenn ich wohne im 8. Stock, das sind auch 2,60 Meter mal wie viel? Kommt man auf 20 Meter? Wie viele Etagen sind das? Ja, ich mache gerne mal 8, 10. Ja, so 9. 7, 8 Etagen sind da schon, ne? Um das mal sich vorzustellen, wie weit es runtergeht. Aber unser Meisterschätzer war wieder da. Genau. Ja, also lohnt sich, guckt es euch mal an. Museumsinsel auf dem Weg vom Alex zum Brandenburger Tor, kommt er daran vorbei. Schöner Bahnhof. No? Ja, aber jetzt zur Museumsinsel. Da habe ich gleich mal eine Quizfrage für euch. Ah, jetzt geht's los. Genau. Kann ich auch was gewinnen? Nein. Nein? Nur Ruhm und Stolz, genau. Ruhm und Ehre sozusagen. Ja, welche sind denn die 5 Museen, die sozusagen Bestandteil der Museumsinsel sind? Tja, da hast du dir mal gemerkt? Sagen, von Norden nach Süden. Okay. Ach so, wir stehen ja genau davor. Wir Ach stehen so, doch hier neben dem Modell, Stefan. Gemein. Da aber wir können es gleich mal überprüfen. Wir machen es mal von Norden nach Süden. Ja. Also wir haben das Bode-Museum. Wir können ja auch dann mal Passanten fragen. Marc wollte doch unbedingt ein Interview führen. Ey, das ist doch eine geile Idee. Wenn jetzt hier irgendjemand Nettes vorbeikommt, dann fragen wir mal. Ich erfahre hier auch immer tolle Sachen, René. Ja. Nämlich das, also, das was ich denke und was ich wollte. Dann der Bode-Museum, ganz kurz zum Bode-Museum. Das Bode-Museum ist an der Spitze der Spreeinsel, ja, und deswegen ein sehr interessanter und schöner Fotoort, auch eine schöne Location. Okay, verstehe. Na dann sag doch mal, also welche? 5 Museen würde ich haben. Bergamon-Museum? Ja. Bode-Museum hast du ja auch schon gesagt. Ja, ja. Altes Museum. Altes Museum. Neues Museum. Neues Museum. Und eins fehlt noch. Die Alte Nationalgalerie. Gut abgelesen. Super. Das Modell hat seinen Dienst getan. Ich zähle hier ein bisschen das Modell. Ich will dich nicht stören. Aber ich mach gut. Alles gut. Ich nehme dich auf. Nee, alles gut. Also, hab ich auch noch. Genau. Sie sind nicht Teil unseres Podcasts. Ja, genau. Ist gut. Genau. Wir mussten kurz den Standort wechseln, sitzen jetzt woanders, nicht wundern, die Stimmen kommen wahrscheinlich aus anderen Himmelsrichtungen, aber das ist hier nur ein kleines, unwichtiges Detail. Genau. Damit, Stefan, ist die Abnahme geschehen, du kannst weitermachen. Das ist super, René. Gut, dass wir so ein professionelles Team sind. Ja, du hast ja gerade erfolgreich die 5 Museen der Museumsinsel genannt. Waren wir denn alle da schon mal drin? Ich fürchte nicht. Also in allen war ich noch nicht, das kann ich sagen. Also sagen wir, ich war in allen auch nicht. Natürlich im Pergamon-Museum war jeder schon. Ja, Pergamon-Museum war ich auch schon. Nicht korrekt. Du kommst ja aus dem Westen. Deswegen ist das entschuldigt. Das ist klatschklein, aber kein Beifall. Genau, genau. Nein, ja. Gleich erfährst du an eigenem Leib, Stefan, was eine Live-Sendung ist. Was live alles schiefgehen kann, genau. Das Applaus. Genau, da spielen wir mal kurz Applaus ein. Ja, sehr schön. Nee, das wird der Applaus, den wir dann hören. Ach so, okay. Applaus in deinem Gesicht. Okay. Ja, wir können ja kurz mal sagen, also wir waren ja eben an dieser, wie sagt man, an diesem Bronze-Nachbau der Museumsinsel. Jetzt sind wir ein paar Meter weitergegangen. Genau. Und zwar exakt 24,5 Meter Richtung Nordosten. Sicher? Und befinden uns jetzt in den, wie heißt das, Kolonnaden des alten Museums, direkt neben dem Simon-Dingsen-Galerie. Neben dem Besucherzentrum. An der Alten Nationalgalerie. Und das sieht hier die Akropolis Berlins. Ja, das sieht hier sehr schön aus. Das ist die Akropolis Berlins? Nein, das ist die Alte Nationalgalerie. Ach so, die nennt man nicht. Ich habe sie so getauft, ob sie wirklich so alt ist. Aber es sieht hier, das sieht so ein bisschen cool, oder? Sehr hübsch, ja. Ja, so mit so ein paar Säulen noch vom Brandenburger Tor irgendwie hier ringsrum. Das hätte ich selber nicht besser bauen können, das muss man mal so sagen. Und sehr idyllisch, viel Grün, Bäume, Platz zum Sitzen und ein paar Skulpturen. Da ist ein... Omone ist ja auch... sehr gutes Thema, René, kommen wir gleich drauf, oben ohne. Also hier liegen tatsächlich Leute im Park, ja. Richtig, ne? Ich gucke nochmal, ob ich ein paar interessante Infos dazu finde. Ja, genau, also... 1830 bis 1930 war der Bauzeitraum. In dem Zeitraum ist das hier alles entstanden. Was alles? Die Museumsinsel? Ja, genau. Und zwar im Auftrag der preußischen Könige. Die wollten mit dem Ziel, Kulturgut hier zu platzieren? Das kann ich dir so genau nicht sagen. Weil ich weiß, dieses neuere Projekt war ja gewesen, wir machen hier Museum auf der Museumsinsel. Vielleicht heißt sie ja deswegen so. Ja, nicht ist schon vorher. Die wahrscheinlich ist sie vorher auch so schon. Ja. Und man hat das nur aufgegriffen jetzt in der Neuzeit, in der wir jetzt leben. Mhm. Gesagt, das führen wir so weiter. Und man sieht ja auch, was mit den ganzen Museen hier passiert. Na, hier wurde ja einiges erneuert. Definitiv, ja. Ja. Und da muss man auch sagen, das ist ja auch bei der Teilung Deutschland war das alles in DDR. Ne? Ja. Und deswegen kenne ich es auch sehr gut aus meiner Kindheit. Aber hat sich natürlich schon ein bisschen verändert, weil man hier lange nicht war. Ich glaube, da musste jedes Kind mal hin zu der Zeit. Was mir erst so bewusst geworden ist, als ich mich jetzt im Zuge der Sendung damit beschäftigt habe, ist, dass wir auf einer Insel sind. Genau, das ist eine Insel, ist ja von Wasser umgeben. In Berlin. Ja. Eine künstliche, muss man dazu sagen. wenn man den Spree. Wobei der Spreearm, der eine war ja da, aber der wurde verlängert, genau, und hat dann eine Insel draus gemacht, das schon geworden. Genau, der Spreekanal kam noch dazu. Und wurde dann wird ganz im Süden zum Kupfergraben, fließt dann in die Spree rein und war ursprünglich dazu da, den Nordteil der Insel zu entwässern. Mhm. Weil der Lustgarten, das vielleicht mal nur als Anmerkung, ist ja Teil des Schlosses gewesen. Das ist der Parkanlage des Schlosses. Genau. Und die war im nördlichen Teil ein bisschen verbessert und deswegen hat man da einen Kram gezogen. Und schon hat man eine Insel in einer Großstadt, die man nicht als solches wahrnimmt. Und jetzt haben wir auch Sterne. Ja, jetzt auch Sternenhimmel. Genau. Also eigentlich fehlt in Berlin ja nicht viel. Das stimmt, ne? Also auch wirklich ein echtes Kulturhighlight in Berlin, ne? Sollte man sich mal mit beschäftigen. Und seit 1999 ist es übrigens auch UNESCO-Welterbe, die Museumsinsel. Das freut mich. Und womit? Zu Recht. Mit Recht. Genau. Ja, exakt. Und René hat gerade gesagt, Stadtschloss, das ist ja jetzt auch im Wiederaufbau und zwar genau gegenüber vom Lustgarten auf der anderen Straßenseite. Sieht man das und ich weiß gar nicht, wann das eröffnet wird. Ne? Wusstest du doch. Das wissen die selber noch nicht so genau. Durch Corona ist alles ein bisschen... Genau. Also ist alles noch nicht ganz fertig und natürlich durch Corona verzögert und hat ein bisschen Probleme mit dem Geld einsammeln. Ja. Das fand ich übrigens sehr interessant mit dem Geld einsammeln. Das geht ja schon seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. Ja. Die hatten damals einen Katalog und dann konntest du dir Teile des Stadtschlosses von der Fassade aussuchen, die mit bestimmten Preisen versehen war. Ach so. Da war zum Beispiel so ein Teil eines Säulenendes, kostete 50 Euro, weißt du, so eine Verschnörkelung. Und alle Leute, also du hast dann wirklich ein bestimmtes Teil von dieser Fassade gekauft quasi oder dafür gespendet. Und fand ich eine mega geile Aktion. Hm. Weil du dann sagen kannst, ach hier, guck mal übrigens an der Säule da oben die Ecke, die habe ich bezahlt. Das hat auch richtig was gebracht, weil es sind ja Unsummen zusammengekommen. Hm. Nur Berlin-typisch hat es am Ende wieder nicht gereicht. Ja. Gut, aber ich finde schon cool, weil das Signal ist ja klar, die Berliner, ich gehe mal davon aus, dass es zum Großteil Berliner sind, haben für dieses Schloss zusammengelegt. Ja. Vom Munde abgespart. Aber es ist natürlich auch ein sehr umstrittener Bau, ne? Weil man deswegen den Palast der Republik weggerissen hat. Unter anderem? Unter meinen Augen. Ja? Ja. Du warst dabei. Und jeden Tag habe ich gesehen, wie ein Stück weniger... Ja. Ein Stück deiner Kindheit abgetragen wurde. Ich habe leider, ich werde es so auf die Schnelle nicht finden, das Videomaterial dazu. Also ich habe ein bisschen Videomaterial, aber also wenn ihr auf YouTube guckt, wo der Podcast jetzt zu finden ist, da dann findet ihr auch andere werdet Videos. Ihr das wahrscheinlich nicht sehen, aber viele andere schöne Sachen. Ja. Gerade mal Werbung eingeschoben für meinen Teil. Genau. Redaktioneller der Teil. Der Abmachung. Genau. Apropos. Ja. Jetzt wird es ein wunderbarer Zeitpunkt, bekannt zu geben, dass wir eine neue Domain im Internet haben. Wow, bing. Wirklich? Haben wir das? Ja. Kann man sich das andere fand ich immer ganz gut, podcast.juba.de, wo kein Mensch weiß, wie man schreibt. Aber es ist noch viel einfacher jetzt, denn wir sind jetzt unter berlin-podcast.de zu erreichen. Wunderbar. Da gibt es eigentlich keine Fragen mehr. Nein. Applaus. Das Minus für die unter euch, die zum Minus Gedankenstrich sagen, es ist kein Gewirr, sondern nur das kurze Minus. Ein kurzer Bindestrich. Genau. berlin-podcast.de ohne www. Ist cool. Ja, und wenn nicht hinter Google, die führt euch auch schnell dahin und es dauert nicht mehr lange, da wird ihr einfach nur Stefan eingeben bei Google und dann... ihr ruft einfach nach Stefan Berlin Podcast, genau. Das reicht meistens. Und dann kommt, meinten sie, der Podcast aus Berlin, genau. Ja. Ja, sehr cool auf jeden Fall, ne? Können wir noch irgendwas zum Museumsinsel sagen, so schön wie das hier ist? So zum Schloss, wir waren ja gerade beim Schloss gewesen. Stadtschloss. Also das Forum, also die... Also eigentlich hat es offen. Man kann durch diese Höfe gehen. Das ist sichtbar. Genau, das ist Teil der Öffnung. Ja. Was jetzt im Schloss selber ist, soll ein Verwaltungsgebäude sein, oder? Ein Teil der gehört der Öffentlichkeit. Ein Teil davon auch, aber das meiste davon sind auch Museums, also Ausstellungen eben, Dauerausstellungen teilweise, Museen. Ich will nichts Falsches sagen. Hier, wie heißen die Dinger, wo man so richtig alte Sachen drin sieht? Museum? Altenheim? Heimatkundemuseum? Keine Ahnung. Ist auch egal. Na, jedenfalls Teile davon antikes Zeug, irgendwas? Ja, so frühgeschichtliches. Das hat doch irgendwie einen besonderen Namen. Historisches. Nee, ich komme jetzt nicht drauf. Lass uns das rausschneiden. Ah, nö. Das Wichtige dabei ist, dass, wie gesagt, das gesamte Gebäude noch nicht freigegeben ist, sondern es ist teilgeöffnet. Also für Lau kannst du auf jeden Fall schon mal durch den Innenhof gehen, kannst du die ganze Fassade überall angucken. Das ist ja architektonisch schon mal nicht uninteressant, mal alles zu sehen. Mhm. Man fühlt sich ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Und man kann auch rein gegen Eintritt, kann sich da schon einige Sachen angucken. Aber wie gesagt, die Gesamtöffnung dieses gesamten Gebäudekomplexes ist noch nicht abgeschlossen. Und das wird auch wohl eine ganze Zeit dauern. Und wann genau das passiert, weiß man nicht. Kurzes Wort noch zur Fassade. Ein Teil der Originalfassade, also ich muss ja dazu sagen, das Schloss wurde ja nachgebaut, ne? Also das heißt, da sind keine Originalteile mehr verwendet worden, aber ein Teil der Originalfassade existiert noch am ehemaligen Staatsratsgebäude, wenn wir nachher, also ich weiß nicht, ob wir das ist ja dahinter, ne? Genau, und zwar ist das ist das Portal, an dem Karl Liebknecht die Republik wohl ausgerufen hat, und das hat man sich natürlich in der DDR gesichert und hat das einfach mal von der Schlossruine abtransportiert, ans Staatsratsgebäude angepappt und das Schloss wurde dann abgerissen. Ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen, Stefan, auf deinen Einwand, dass der Bau des Humboldt-Forums ja nicht unumstritten ist. Einen Punkt hatten wir schon genannt. Meinen Sie Stadtschloss? Ja, ist dasselbe. Achso, okay, ja, dann für euch auch nochmal. Genau, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, ne? Dass das Humboldt-Forum im Prinzip... Was ist das Humboldt-Forum? Also, ja, was ist es genau das Gebäude oder nur der Bereich darum? Ich glaube, das ist so der also als Schloss würde ich diesen Turm da bezeichnen. Oder? Das ist doch mal interessant, ich weiß es also nicht. Also Humboldt-Forum ist für mich diese Höfe darum. Fläche darum? Ich glaube einfach nur, dass Humboldt-Forum der institutionalisierte Begriff ist, wie gesagt, das ist diese Institution, aber nach außen hin, rein optisch, ist es das Stadtschloss. Aber eigentlich bezeichnet das beides genau denselben Gebäudekomplex, nur eben aus einer anderen Sichtweise. Ich dachte mal, das Humboldt-Forum ist der Arsch vom Stadtschloss, weil da steht es halt ganz groß dran und da sieht die Fassade auch ein bisschen anders aus als vom restlichen Schloss. Ja. Das eine ist eben historisch und das andere ist eben modern, neu. Okay. Und beides miteinander verbunden. Ja. Und jetzt zurück zu dir, Stefan. Zu mir. Also, der erste Punkt, warum es so kritisch war, wie das Zeug zu errichten, haben wir schon gesagt, weil dort der alte dieser alte Palast der Republik stand. Genau, der ja für Ostdeutsche schon ein entsprechendes Symbol war von vielen, die ich kenne. Die waren halt in der Kindheit und in ihrer Jugendzeit haben die dort sehr viel Zeit verbracht. Das war immer so ein Treffpunkt halt, ne? Wo man essen gehen konnte und sowas alles, wo man halt viel Zeit verbracht hat. Und viele hätten sich gewünscht, dass das sozusagen als Erinnerung auch erhalten bleibt, weil es ja auch von der Optik ein sehr, ein gefälliges Objekt war. Genau. Lampenladen. Genau, Erichs Lampenladen. Ich kenne sogar jemanden, der eine Originallampe vom Palast zu Hause hängen hat. Angeblich soll im Humboldt-Forum, habe ich jetzt neulich die Tage gelesen und noch nicht überprüft, so Lampen noch sein. Irgendwo, da müssen Schaufenster sein und da sollen noch Lampen. Das waren ja extrem viele Lampen da drin. Ja. Daher dieser Spitzname in die Berliner. Genau. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, ja, das ist auch viel historischer, jetzt so ein Stadtschloss da aufzubauen. Aber natürlich die Kohle, die da investiert wird, das ist... aber es sind ja zum Glück nicht Steuergelder. Im Großteil sind es eben tatsächlich Spendengelder. Und von daher ist es dann völlig okay. Da fällt dieses Argument dann quasi weg. Du weißt, was ich da interessant finde an so einer Stelle? Wie ist denn das, wenn du zwei historische Gebäude hast, die an einem und demselben Ort stehen, ne? Da merkst du doch auch, es muss irgendwas weichen, damit was Neues kommen kann. Und ich finde, wichtig ist, dass man eine gute Mischung irgendwie hinbekommt, ne? Dass so eine Stadt wie Berlin quasi so ihre eigene Geschichte präsentiert. Ja, so ein Stadtschloss ist natürlich für Ost und West quasi... Ich würde das gar nicht politisch sehen, weil das wurde ja viel politisch diskutiert. Ja, da wird ein Politikum vielleicht ausgemacht. Genau, da ging es ja um diese Asbestfrage, ne, im Palast der Republik. Aber als Gegenbeispiel wird ja immer das ICC genannt, was ja eigentlich wahrscheinlich genauso Asbest versucht. Da muss ein Betonmantel rummachen. Ja, das ist, also, aber wie gesagt, letztendlich, es ist ja entschieden. Wir brauchen nur ein asbestverseuchtes Gebäude in Berlin. Und ich meine, wir haben 2021. Wann wurde der Palast abgerissen? Weiß das noch einer? Boah, das ist, also ist ja schon über 10 Jahre. 20, ist nicht, nee. Nee? Das ist schon ewig her. Wie lange bauen die Stadtschloss? Guck, keine Ahnung. Google, ich wette, das ist nicht mehr als 10 Jahre her. Unsere Rechercheabteilung wird das mal kurz übernehmen. Also lohnt sich dran zu bleiben. Wir lösen das noch auf. Genau. Ich wollte noch was zum Stadtschloss kurz sagen, was mir auch aufgefallen ist und was ich sehr interessant finde. Das Stadtschloss hat eine braune Kuppel. Mhm. Ne? Jetzt, wenn man sich in Berlin mal die ganzen Kuppeln anguckt, dann sind die alle grün und dann würde man sich ein bisschen wundern. Und das Ding ist ja, und das kann man sich jetzt mal vor Augen führen, alle diese grünen Kuppeln waren ursprünglich braun gewesen. Das sind Kupferkuppeln. Kupfer läuft eben an, wenn es oxidiert, wird es grün. Und das finde ich halt sehr interessant, weil jetzt anhand der Stadtschlosskuppel sieht man mal, wie jetzt der Berliner Dom ausgesehen hat. Ja. Ne? Ich finde schon sehr interessant. Das heißt, was wir hier sehen, ist der Berliner Dom. Wir sehen hier, gucken jetzt hier auf den Berliner Dom, genau. Ja. Und dann Freiheitsstatue zum Beispiel, die war ja auch mal braun gewesen. Aber jetzt ist er halt auch so grün. Applaus, danke. Ja, endlich mal. Endlich, ohne Aufbau. Aber es geht auch besser. Das erste Mal, dass wir so richtig mit Publikum aufnehmen. Genau. Nein, wir sagen euch nicht, dass gerade jemand verprügelt hat. Wir nennen es auch gerne Laufkundschaften. Genau. Also lauft bitte. Ja. Der Palast der Republik wurde zwischen 1973 und 1976 nach Plänen von Heinz Grafunder, wen interessiert's, gebaut. Ja. 15.300 Quadratmeter, auch nicht so wichtig. Wir wollten wissen, wann es abgerissen wurde, zwischen Februar 2006 und Dezember 2008. Also es ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ist schon... Und 13 Jahre. Im März 2013, gerade mal 5 Jahre später, begann an neben seiner Stelle der Wiederaufbau des Berliner Schlosses. Genau. Das ist jetzt also auch schon wieder 8 Jahre her. Was interessant ist, also dadurch, dass... Zurück ins Studio. Danke schön. Danke, Marc. Danke, Außenreporter Marc. Das im Zusammenhang des Palast Republiks wurde ja dann auch so ein bisschen bekannt, so ein paar Details bautechnischer Natur. Mhm. Ist in einer Wanne. Ne? Also der Palast der Republik befindet sich in einer Wanne, weil natürlich dadurch, dass es sich um eine Insel handelt, die von zwei Seiten mit Wasser eingeschränkt ist, ist da nicht viel Bodenstabilität. Ich frage mich, ob das jetzt beim Schloss diese Wanne mitbenutzt wurde. Das weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass während der Bauzeit das Ganze ja eingehüllt war und sozusagen die Fassade des zukünftigen Schlosses schon zu sehen war. Ja, das haben sie an einigen Stellen genau, ne? Aber die ist ja jetzt auch schon eine Weile weg. Jetzt sieht man das Originalschloss schon. Und wenn es soweit Berlin ist... Berlin hat endlich ein weiteres Schloss und das im Herzen von Berlin. Ach, ist das nicht schön. Ja, jetzt möchte ich nochmal sagen, dass die Museumsinsel die linke Herzkammer Berlin ist. Stimmt, ja. René hat ja so das schöne Bild. Die rechte Seite, also Köln. Wir sind ja jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, sind wir jetzt gerade in Köln. Wir sind in Köln? Ja. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, in Köln mit C. Weil der geneigte Berlin-Kenner weiß ja, Berlin waren ursprünglich 2 Städte. Berlin und Köln. Auf der dies- und der jenseitigen Seite der Spree. Und irgendwann wurde daraus dann eine Stadt, nämlich Groß-Berlin, glaube ich. Und wenn man schon und der Begriff Groß-Berlin wurde erst später geprägt als die ganzen... Das eine ist Alt-Berlin, glaube ich. Dörfer drumherum. Ach, kleiner Tipp. Podcast-Folge 6, da hört ihr nochmal alle Details dazu, weil da haben wir genau darüber gesprochen. Deswegen die Info jetzt auch nur ganz kurz. Das Berlin, was sich mit Köln vereint hat, was diese Herzform dann bildet, wir reden von einem natürlichen Herzen, ja? Also nicht von so einem Liebesherz. Kunstherz. Der S-Bahn-Ring auf der Ostseite bildet quasi die Grenze. Da war dann die damals Stadtbahn, Da war damals ein Wassergraben gewesen, künstlicher. Und ja, das ist unser Berlin. Das ist unser Berlin, genau. Damals in der Folge hatten wir auch darüber berichtet, dass die ein oder andere Sehenswürdigkeit, die ihr kennt, ursprünglich gar nicht da stand, wo man sie heute findet. Wie zum Neptunbrunnen. Der Neptunbrunnen, der jetzt, der stand nämlich ursprünglich am Staatsratsgebäude und somit auch auf der Museumsinsel. Ja. Also genau, der Neptunbrunnen, wenn man das Stadtschloss hat, dann stand der südlich vom Stadtschloss, genau mittig vom Stadtschloss. Mhm. Und der wurde... Wir hatten es in der Sendung, glaube ich, der wurde dann im Zweiten Weltkrieg abgedeckt mit einer Betonhülle, glaube ich. Und dann wurde er umtransportiert. Die Siegessäule, auch ein gutes Beispiel. Ihr Leben lang stand die vom Reichstagsgebäude und irgendein Schelm. Wir stellen sie woanders. Und hat in dem Zuge gleich noch ein Stückchen unten rangebaut. Richtig, da kamen noch mehr Kanonen aus einem anderen Krieg da noch mit dazu. Denn, das weiß man ja, die Siegessäule, die ist umringt von Kanonen aus den damit assoziierten Kriegen. Die wurden vergoldet und dann, also mit echtem Gold, umspannt und dann außen an diese Säule montiert. Mhm. Also ich kann mich wirklich nicht lösen von diesem Anblick auf die alte Nationalgalerie. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ja, ich wisch dir mal den Mund ab, das tropft ja, raus. Es sieht, das ist einfach cool aus. Das ist wirklich so Akropolis mitten in Berlin. Ja. Das ist wirklich so Geschichte, wie man die alten Gebäude halt kennt. Und man kann halt einfach sitzen, du kannst diesen Anblick genießen. Ne? Wir wollten eigentlich Bier trinken, wir haben Getränke vergessen. Ah. Ja. Ohne Mark hätte man nicht mal einen Ständer. Das stimmt, ja. Ein Mikrofonständer. Das muss jetzt bitte erläutert werden. Ja. Unser Mikrofon ist heute auf einem Stativ, einfach um Stefans Arme, die zwar kräftig und trainiert sind, aber die müssen trotzdem etwas geschont werden, ob seines fortgeschrittenen Alters. Sagt der Richtige. Ja. Genau, ja. Also, so viel zum Thema Museumsinsel. Ist es schon so? Oder habt ihr noch irgendwas? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Weil eigentlich sind wir nicht an unserem finalen Aufzeichnungsort und der Autist an mir, der muss nach Plan vorgehen. Wir wollten vom Stadtschloss. Achso, dann gehen wir noch zu. Okay, und dann machen wir ein bisschen Smalltalk. Aber wir müssen da nicht hin, das machen wir vielleicht so. Aber ich finde die Ecke ganz gut. Ist schon ruhig. Die auch ganz nett. Ja. Keine blöden Vögel, die herumzwitschern. Genau, ab und zu kommen auch mal ein paar schöne Frauen vorbei. Ja, bestimmt. Aber Marc guckt ja nur Richtung Wand. Damit nichts passieren kann. Genau. Ja, weil er hat schließlich eine uralte Fassade mit vielen Einschusslöchern aus, ich weiß nicht wie vielen Weltkriegen. Ja. Entschuldigung, was ist denn hier dran gewesen an der Wand? Das sieht aus, als wenn die Steine unterschiedliche Farbe hätten. So, ich war gerade abgelenkt. Ja. Gut, whatsoever. Genau. Also bleiben wir jetzt hier oder wechseln wir nochmal? Wir bleiben jetzt hier. Dann legen wir jetzt fest, wir bleiben hier. Gott, sind wir faul. Damit ihr mal kurz durchatmen könnt, kommen jetzt die Kontaktmöglichkeiten für euch. Die haben wir noch nicht aktualisiert. Denkt deswegen dran. Singen wir sie jetzt ein. Genau. So machen wir das. Wir spielen die kurz ein, wir sind gleich wieder da. Irgendwas ist auch immer, der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht. Oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.uber.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Gut, wir haben die Pause genutzt. Ja, wir sind da. Marc hat mit einer Zigarette seinen Akku wieder aufgeladen. Ja, Marc hat geraucht. Gut. Ich habe mich meinen Emotionen hingegeben und das hat Marc auch angeregt, dass wir einfach mal über unsere Gefühle sprechen. Genau. Da kommt der Therapeutin wieder durch. Richtig. Und also Stefan, was nützen euch nämlich die ganzen nackten, kalten Fakten? Ja. Sollten wir nicht lieber unsere Eindrücke schildern? Na klar. Und das machen wir jetzt auch mal. Also unseren Standort wisst ihr ja noch ungefähr. Und wir blicken jetzt... Ja, erzähl doch mal, René. Wie würdest du es beschreiben? Also erotisch. Du hast ja schon gesagt, das ist ja so Akropolis-mäßig, der Bau. Also ich habe, also für mich ist es... Eine Reiterstadt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Berliner bin, aber für mich ist es, ich saug das richtig auf. Also es ist, für mich ist es ein Teil von mir. Das heißt, eigentlich sitzt ihr hier gerade... auf mir drauf, so ein bisschen. Okay. Was weniger erotisch jetzt klingt. Ja, jetzt haben die Leute endlich ein Bild im Kopf, nur dummerweise nicht das, welches wir vermitteln wollten. Also, beschreiben wir doch mal. Wir gucken jetzt mal in die Richtung. Also, René hat es schon gesagt, Akropolis, typisch. Ein uralter Bau. Klassizismus. Ja. Ah, nee, das ist nicht was steht da drin? Der deutschen Kunst. MDC, ach, das ist eine Jahreszahl in Römisch. Oh ganz Gott. Genau, das ist 1871. MDCCLXXI. Du hast ein C vergessen, aber ansonsten ja. MDCCLXXI. Da ist immer noch ein C zu wenig. Was? MDCCCLXXI. Das sind drei C. Chaos Computerclub. Okay, Chaos Computerclub. So kann ich es nicht. Es erinnert mich an den Wetterbericht von René aus der letzten Folge. Okay, genau, das ist dieses Gebäude. Davor ganz viele Treppen, kreuz und quer, wie man das halt auch so kennt. Und eine Reiterstatue mit verschiedenen anderen Statuen davor, würde ich jetzt mal beschreiben. Am Fuße des Reiters, also ihm zu Füßen quasi, sind ringsherum vier weitere Statuen dort platziert. Darunter ist dann auch noch eine Schrifttafel eingelassen. Die können wir von hier aus leider nicht lesen. Das wäre möglicherweise etwas erhellend, was wir dort sehen. Ja. Das ist bestimmt eine Persönlichkeit, die da oben auf dem Pferd sitzt. Sie sieht sehr herrisch aus, sehr Also für mich sieht es aus wie so ein Ein-Mann-Grab, das ganze Ding. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, da begraben zu werden. Und die ein oder andere Person sitzt auf den Treppen und entspannt. So bei wie wir. Im Sonnenschein, genau. Wobei man von da, wo die sitzt, nicht so einen guten Blick hat. Ja, weiß man nicht. So, ja. Dann gehen wir mal ein bisschen dann weg von für dem. Die Leute, die sich, die so auf Pferdestatuen stehen, ja. Dann eine junge mit Reiterin Friedrich daneben. Irgendwas zu tun, oder? Mit barbrüstig, barbusig sagt man. Barbusig, ja. Machen ja. wir gleich das ist die einzige eine, barbusige Frau hier im Garten. Wird gleich ein Thema werden bei uns im Podcast. Und ja. Hier der Löwe. Ja. Ich hatte erst überlegt, das sieht so ein bisschen aus wie Romulus. Kennt ihr Romulus? Ja, Romulus und Remus. Genau. Das sind die beiden Erbauer von Rom gewesen. Die von Wölfen. Ja, genau. Ach, deswegen habe ich den Zusammenhang mit den Wölfen. Und deswegen sehe ich da immer irgendwie einen Wolf, weil das, okay, es wirkt halt griechisch, römisch irgendwie. Ist da, gibt es da einen Unterschied? Griechisch-römisch ist doch eine Disziplin. Ja, aber es sieht so gleich, Römer, das andere aber es sieht sich ähnlich aus, oder? Die Akropolis, das hat sich ist ja gegenseitig griechisch. Beeinflusst, natürlich, ja. Klar. Und deswegen sieht der Löwe für mich hier gar nicht aus wie ein Löwe, sondern ich sehe da immer diesen Romulus-Wolf. Genau, und der Löwe ist sozusagen, steht mitten in einer Grünanlage, würde ich sagen. Ja. Die auch sehr schön gemacht ist, frisch gemäht anscheinend. Und wo man durch Hecken geschützt, durch kniehohe Hecken liegen kann. Ja, und da sind auch ein paar Leute in der Partner. Uns spielt natürlich wahnsinnig in die Hände, dass wir hier bei bestestem Wetter irgendwie aufzeichnen. Es ist Sommer, das heißt, das natürliche Grün der Bäume schmeichelt dem Auge noch zusätzlich. Marc kann es immer so schön beschreiben. Das ist, so. Ist das so? Ja. Das freut mich. Sehr blumig in die Richtung. Sehr alte Bäume, oder? Ich sehe ein paar Platanen. Ja, würde ich auch sagen. Und alles in allem, das macht einen guten Eindruck, Leute. Genau. Kurze Sache, kommt einfach mal her. Macht euch mal selber. Und das ist wie so ein Stadtpark. Also wirklich so mitten in einer Großstadt, so ein Park, so eine kleine Insel der Ruhe und dann mit so einem historischen Anblick. Kleinod. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind der Berlin-Podcast natürlich, aber wir werden auch woanders gehört. Und an der Stelle möchten wir gerne euch dazu einladen, das mal zu besuchen. Egal, ob ihr hier ansässig, wohnhaft in Berlin seid, oder uns beispielsweise in Sprockhövel oder in München hört. Also Stefan, Marc meint natürlich mit Einladen nicht, dass wir euch das bezahlen. Aber Berlin lohnt sich, ne? Und wir hatten jetzt, vorhin hatten wir schon mal angedeutet, wie das Ganze hier eingezäunt ist quasi. Durch diese Säulen, wie nennt man das? Nicht eingezäunt, so begrenzt. Begrenzt. Das ist optisch begrenzt durch sehr viele Säulengänge. Ja. Wie so ein Abschluss, ne? Genau. Also wirklich sehr futuristisch und René macht auch nochmal ein Foto. Nicht futuristisch, sagen wir fotogen. Fotogen, okay. Fotogen. Ja, sehr, sehr schön. Also hier lohnt es sich herzukommen. Hier kann man ein bisschen entspannen. Ein paar Straßenmusiker hört man im Hintergrund. Ein paar Leute, die hier einen Podcast machen, hört man auch. Ja, das ist die Museumsinsel in Berlin. Na? Gut. Wir haben noch ein paar andere Themen. Wir haben ein paar Rubriken. Dann nochmal die Überleitung. Was? Nochmal die Überleitung von diesem wunderschönen barbrüstigen Babusing. Genau. Ich habe nämlich... Achtung, jetzt hipst. Was? Ich habe nämlich erst befürchtet, dass René heute gar nicht hierher kommt, weil es ja aktuell eine Fahrraddemo, eine Nacktfahrraddemo gibt in Berlin. Ach so, wirklich? Eine Nacktfahrraddemo? Ja, weil es gab letzte Woche einen Vorfall am Treptower Park, wo eine Frau sich entspannt hat und sich oben entblößt hat, was schon, wo ich in den Nachrichten auch dachte, wenn da schon entblößt vorkommt in der Schlagzeile, ist es doch schon eine Wertung. Sie hat einfach sich freizügig da hingelegt und wurde vom Ordnungsamt aufgefordert, das zu unterlassen. Lass mich raten, die haben geltend gemacht, dass sie Erregung öffentlichen Ärgernisses so in die Richtung geht betreibt, das, ne? Begeht. Da gibt es heute eine Demo, eine Fahrraddemo und Männer sollten dort mit BH hinkommen. Ah ja, okay. Genau, und der Titel, Titten raus und Stimmung. Sozusagen, genau. Und da war halt, ist jetzt so eine Diskussion aufgekommen, ich weiß nicht, ob es ein Sommerloch-Thema ist. Natürlich. Warum eine Frau es nicht darf, während Männer ihre Brust freizügig zeigen. Ich glaube, da gibt es schon einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja. Ja, das ist meine deutlich Frage. Sichtbar, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Genau. Also wenn dort die Vokabel sexualisiert irgendwie auftaucht, dann kann man die Sache mit der Erregung öffentlichen Ärgernisses tatsächlich irgendwie geltend machen. Wenn es, ja, es ist immer die Frage, stellt die Frau sich irgendwie zur Schau? Das ist ein relativ natürlicher Vorgang wie im FKK-Bereich. Genau, aber da ist es ja ein separater Bereich. Es ist ein separater Bereich für Gleichgesinnte unter sich, die ja eben auch ganz anders damit umgehen. Wenn allerdings jetzt mitten in der Großstadt, wo sehr viele unterschiedliche Kulturen aufeinander prallen, was da passiert, dann kann das schon zu Anstoß führen. Hm. Aber ehrlich gesagt möchte ich diese qua-ethische Diskussion jetzt hier gar nicht führen. Nein, möchte ich auch nicht, ne? René. Nippel ist nicht gleich Nippel. Ja, gut, René. Nein, wenn man es mal abstrakt und sachlich sieht, ja. Ja, warum darf ich einen Männernippel, warum muss ich mir einen Männernippel antun, aber darf einen Frauennippel nicht sehen? Also ich sag mal, wir in Berlin, wir haben seit vielen Jahren, sieht man in Restaurants was jetzt? So okay, stillende Mütter. Ach so. Also ja, und schon da haben wir ja immer überlegt, ist das jetzt cool oder nicht, ist das hip? Aber man akzeptiert es, weil es ist auch nichts Schlimmes, finde ich. Aber ich. Ein ganz natürlicher Vorgang. Genau. Aber ich würde es nicht tolerieren, wenn ich kopulierende Paare im Restaurant finden würde. Natürlich. Es ist ein ebenso natürlicher Vorgang. Und ich möchte auch nicht, dass dort jemand seine Notdurft verrichtet. Das stimmt. Ein ebenso natürlicher Vorgang ist. Also, wir machen schon wieder dieses Buch auf. Lass uns das gleich wieder zu. Definitiv. Ja, also, wir wollen es auch nicht. Jahre so entwickelt. Wir wollen es auch nicht ins Lächerliche ziehen. Ich sag mal so, wie viele Jahre hat der Mann gebraucht, um ohne sich bewegen zu dürfen? Das weiß ich nicht. Das wird ja früher auch nicht okay gewesen sein. Na, was wäre jetzt hier, wenn angenommen, nee, lieber Marc, sich obenrum hier hinlegen würde. Würde da jemand was sagen? Nee, natürlich ja, selbstverständlich würden die Leute was sagen. Sie würden applaudieren. Ja, und sagen, wow, sowas habe ich da noch nie gesehen. Ich bin neulich morgens um 7.30 Uhr an Checkpoint Charlie lang spaziert. Ja. Und da ist mir auf der Straße, habe ich einen Mann stehen sehen, so um die 20, 30, nur im Schlüpfer. Hm. Ach, die Story. Genau. Ja. Und also nachher hat sich herausgestellt, dass er offenbar einen TikTok da aufgenommen hat. Mhm. Aber mit sowas kannst du halt heutzutage auch gar nicht mehr schocken. Ne? Ja, in Berlin selten. Ne? Was, ein Mann nur mit Schlüpper und? Was ist jetzt das Problem? Hat er wenigstens mal angewandt, nicht aber nackt, ja. Eine Frau oben ohne auf der Wiese und schon wird schwierig. Obwohl, Frankfurter Tor, wie heißt denn der Platz da? Am Frankfurter Tor vor diesem Humana. Ist auch eine kleine Wiese. Okay. Da habe ich auch schon eine Frau oben was ohne. Was machst du bei Humana? Kaufen. Ja. Die neueste Kollektion mir angeguckt. Nein, da ist eine Frau auch um Monate auf der Wiese gelegen. Ja. Das fand ich schon ein bisschen komisch, weil das ist jetzt eigentlich nicht nur wirklich ein Park, das ist einfach nur eine Wiese mitten in der Stadt. Mhm. Ja. Naja, also Marc hat schon recht, wir wollen da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber fand ich schon mal sehr interessant und mal gucken, was sich da noch an Schlagzeilen ergibt. Ne? Was anderes, auch aus einer ähnlichen Kategorie, wurde ja jetzt gemeldet, nämlich das Wort Schwarzfahren. Gibt's nicht mehr. Jede Runde dasselbe, ey. Ja, es ist doch schlimm, oder? Das ist Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Ja, aber was ich da ein bisschen bescheuert fand, das Ganze wurde ja entschieden aufgrund des Diversity-Programms der Stadt Berlin, weil die BVG ist ja ein Berlin-eigenes Unternehmen, ne? Und daraufhin hat man das gemacht, obwohl natürlich das Ganze gar keine rassistische Bedeutung hat, weil... So nach dem Motto, lass uns mal unbescholteten Bürgern irgendwas in den Mund legen. Genau, weil Schwarzfahren kommt ja nicht von also von was Rassistischem, sondern der Begriff bedeutet letztendlich Armut, ne? Weil das bezeichnet eigentlich Menschen, die wenig Geld haben, um sich eine Fahrkarte zu kaufen. Und schwarz sehen wird das nächste sein. Die GEZ kann sich schon mal Meer warm anziehen. Ja, also es wird ad absurdum geführt, das Ganze. Ja, und finde ich auch. Das ist eine ganz bekloppte ehrlich, Welt. Ich muss auch sagen, dass das diese ernsthafte Diskussion so ein bisschen in ins Lächerliche zieht, was ich traurig finde. Ja. Weil da kannst du dich als jemand, der die Diskussion vielleicht ernsthaft betreiben will, gar nicht gegen wehren. Mhm. Der ist genauso weil wie du denkst ja, alle Leute, die sich mit dem Thema ernsthaft auseinandersetzen, dass die sich so eine Dinge einfallen lassen. Und das stimmt ja halt einfach gar nicht. Keine Ahnung, wer sich sowas auf die Fahne schreiben will. Ich habe das Schwarzfahren getötet. Genau. 2016 hat die BVG übrigens noch eine Kampagne gehabt. Wer schwarz fährt, muss Eier haben oder 60 Euro. Das du lachst. Sag mal, bist du rassistisch? Das ist super. Ja. Also von mir aus auch, wer nicht bezahlt, muss Eier haben oder eben 60 Euro. Genau. Ja. Naja, so, Marc hat sich gerade hier an gut aussehenden jungen Damen auf Elektrorollern ergötzt. Auch so ein Ding, ey. Gut aussehende Damen. Elektroroller. Ja, also, genau. Nein, Marc interessiert sich für Elektroroller, deswegen hat er da so hinterher geguckt. Genau, und jetzt haben wir ganz vergessen, wenn jetzt hier nochmal ein paar coole Leute vorbeikommen, werden wir uns schnell das Mikro schnappen und mal fragen, wie die Leute die Museumsinsel hier finden. Das haben wir jetzt ganz verpasst. Hätten wir jetzt machen können, Marc. Erstmal. Würdest du ihr noch hinterher? Einen Stock zwischen die Speichen werfen, dann hältst du freiwillig an. Lass mich in Ruhe, ich hab Feierabend. Okay. So viel dazu. Einen Nachtrag habe ich noch zur letzten Sendung. Thema Wetter, Klima. Ja. Vielleicht ist euch das ja aufgefallen. Es gibt ja neue Wetterrekorde. Kanada über 50 Grad. Der USA, genau. Finnland. Jetzt nach dem wahnsinnigen Hitzerekord in Kanada war heute die Meldung von schwersten Unwettern und golfballgroßen Hagelkörnern, die dort irgendwie. Also genau, Kanada über 50 Grad waren das, ne? Im Schatten, Leute. Ja. Finnland, neuer Rekord über 30 Grad. Gibt's das noch nie? Und gerade ganz aktuell dieses Wochenende Spanien über 40 Grad. Also, so viel dazu. Fand ich nochmal erwähnenswert, aber mehr muss man dazu jetzt auch nicht sagen. Na? Gut, Dann macht ihr jetzt ein bisschen Sport. Machen wir jetzt Sport? Wieso? Ihr nehmt das Mikrofon und rennt Leuten hinterher. Achso, Marc, wollen wir? Da guck mal, ist der Reiseführer, da kann man. Dann machen wir das. Und dann erzählen wir noch kurz, hat René noch ein paar Themen und. Wir gucken auf die Uhr. Ich glaube, dann verschieben wir das. Wir erzählen nur noch Witze. Aber erstmal gucken wir uns hier an, ob wir ein paar Leute zum Interview. Den Trick, wie ihr euch 24,95 Euro spart, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Genau. Ich freue mich auf die Witze, aber wir gucken erstmal. Das ist schon wieder die Runde, die hier bei unten. Das sind das ja, ja, ja, ja. Ist doch witzig. Diesmal brauchen wir aber nicht ankommen. Wir haben zuerst hier gesessen. Guck mal, da kommt vorhin. Wollen wir die mal fragen hier auf der Seite? Gut, dann bis gleich, Leute. Guten Tag. Möchten Sie jetzt eine Frage im Rahmen eines Berlin-Podcasts beantworten? Podcast? Na, Podcast. Das ist so. Heißt, modernes ist, Radio quasi, genau, was man so im Internet findet. Ach, ja. Genau. Durch Corona sind ja immer mehr Podcasts irgendwie entstanden. Nee. Wir haben eigentlich nur eine Frage. Ja, fragen Sie. Weil wir sind ja jetzt hier auf der Museumsinsel und wir wollen eigentlich nur ein, zwei Stimmen irgendwie einsammeln, dass Sie mal so Ihr Eindruck, so Ihre Gefühle äußern irgendwie. Wie finden Sie es hier? Wie immer. Wie immer. Also Sie kommen aus Berlin sozusagen, oder? Ja, ich war hier schon als Kind. Oh, Vorsicht. Ja, bloß hier war ich noch nicht. Das ist immer wieder gut gemacht. Ja, das so scheiße jetzt durch Corona. Ja. Kann jetzt nicht ganz so. Ja. Das kommt ja offensichtlich mal wieder. Die kommt alles. Ja. Also lohnt sich immer hier sozusagen in der Ecke. Ja. Das heißt, wenn Sie. Immer wieder, da kriegt man mehr empfiehlt. Naturkundemuseum und ähnliche Dinge. Genau. Das ist das Wort, worauf ich vorhin nicht hinkomme. Naturkundemuseum. Okay, nein. Ja, der T-Rex ist weg. Genau. Irgendwann ist für die anderen noch da. Ja. Der T-Rex macht immer. Okay. Alles klar, dann ja, vielen Dank, klar. Schönen Tag noch. Ne? Tschüss. Ja, tschüssi. Dürfen wir Sie kurz interviewen? Nur eine Frage. Genau. Wir sind ein Berlin-Podcast. Ja. Heute auf der Museumsinsel, machen das zum Thema und wollen eigentlich nur ein, zwei Stimmen irgendwie einsammeln, die uns ihren persönlichen Eindruck vermitteln. Okay. Bitte sehr. Was fällt Ihnen spontan so ein? Frage, also ich finde es halt eigentlich immer ganz schön, hier spazieren zu gehen. Ja. Weil so eine künstlerische, alte Atmosphäre hat. Ich studiere Kunstgeschichte, deswegen ist es sehr passend. Mein dann. Gebiet, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ich finde es eigentlich, also mittlerweile ist es ja wieder ziemlich voll durch die Touristen, aber es ist halt ein bisschen ruhiger hier, aber es ist auch ganz angenehm hier zu lesen oder einfach so Freizeit zu verbringen. Ja, das heißt Stammgast hier sozusagen. Ja, eigentlich schon, ja. Sehr schön. Da hört ihr es, liebe Leute, immer wieder einen Besuch wert. Ja. Dann vielen Dank. Das war's schon. Schönen Samstag noch. Ciao. Möchten Sie uns kurz Ihren Eindruck schildern von der Museumsinsel? Wir sind ein Berlin-Podcast. Nur eine Frage im Rahmen eines Berlin-Podcasts. Wie, Ihre Eindrücke? Sind Sie heute zum ersten Mal hier oder sind Sie öfter hier? Ich war schon öfter hier, du bist zum ersten Mal hier. Ja, ich bin zum ersten Mal hier. Ah, und wie gefällt es dir? Sehr schön. Sehr schön, alles klar. Ja, wir waschen extra für das Pergamon-Museum hier. Das lohnt sich dann auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Jetzt gucken wir nochmal, was wir noch so finden. Alles klar. Wir kommen doch mal her fürs Bode-Museum, aber das wäre für heute zu viel. Zu viele Eindrücke auf dem Fall. Das ist zum Beispiel etwas, das hatten wir heute noch nicht erfasst. Das ist einfach auch, ob zu viel ist ein relativ kleines Gelände ist, einfach zu viel ist, um uns an einem Tag zu erfassen. Ja, kommt drauf an, wie man sich mit so einem Museum beschäftigt. Wenn man einfach nur durchrennt, dann ist es natürlich alles an einem Tag zu erledigen. Aber ja, wenn man sich dann Zeit nimmt, also uns reicht das Pergamon für heute nicht mehr. Alles klar. Gut, dann Dank. Herzlichen Dank, schönes Wochenende noch. Ne? Tschüss. Gut. So, wir sind wieder da und ja. Ich bin mal gespannt. Danke für die Interviews, genau. Es ist ein Experiment für uns. Ich muss dazu sagen, Stefan und Marc fanden es ja wohl sehr cool. Also wenn es euch auch gefallen hat, wenn da jetzt was gewesen ist, dann wird da noch was kommen. Dann gebt uns einen Daumen hoch, drückt die Glocke, liked uns. Die Glocke, klickt die Glocke. Ja. Nee, ich bin irgendwie geschädigt davon, so ein bisschen. Warum? Ich muss in Teenagerjahren auch immer mitlaufen. Kommt wieder die Therapiestunde. Und, ja, und ich fand es immer so mega peinlich und ich musste ja Gott sei Dank nichts sagen, sondern nur Kamerastativ und einen Akku tragen oder so. Aber ich fand es immer... Also ich hätte euch nicht geholfen dabei. Ich habe auf die Sachen aufgepasst. Das, ja, deswegen sind wir ja zu dritt. Ne? Hört man eigentlich den... mit Sicherheit. Ist nicht der Klavierspieler, der Saxophonspieler. Saxophonist. Genau, der Saxophonist. Mal gucken, ob man... Das klingt so ein bisschen wie... Ein Saxophonist, ja, der ein Saxophon so ein bisschen spielt. Der kein Saxophon ist. Der kein Saxophon ist. Sehr gut. Ein Saxophonist, ja, der ein Saxophon ist. Super Übergang. Denn wir haben nur noch ein Thema in dieser Podcast-Folge. Das ist das Witzbattle. Yippie. Und da freuen wir uns schon riesig drauf. Witzbattle in Folge 63 auf der Museumsinsel. Und die Regeln sind ganz klar. Jeder von uns ein Witz. Drei Runden oder auch mehr. Ich denke, heute wird es mehr, weil ich habe so viele tolle Witze rausgeholt. Na, hoffentlich haben wir nicht wieder alle dieselben. Ja, da bin ich auch gespannt. Markigen. Und Anfang tut der Marc. Sehr gerne. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Geh mal zur Seite, du fette Ding, ich sehe ja nichts. Toll, ey. Ey, du beleidigst hier schon wieder so viele Leute, ja? Gut, ich habe einen Museumswitz. Also, das Museum hat einen neuen Wächter eingestellt. Und da fragt der Direktor so am Feierabend, na, wie war der erste Tag? Ja, ey, super erfolgreich, Herr Direktor. Sie werden total stolz auf mich sein. Ich habe 2 Picasso und 3 Rembrandt verkauft. Also ich muss meinen ersten Witz schon mal streichen hier. Den habe ich nämlich, ich habe nämlich auch einen Museumswitz. Wahrscheinlich den, ne? Ja, genau den. Stefan, jetzt hast du meine Applauspause weggelassen. Oh, nee, ich sag nochmal die letzten Worte, damit wenigstens ein bisschen Luft zum Klatschen auch ist. Ja. 2 Picasso und 1 Rembrandt verkauft. Also bei mir steht 2 Rembrandts und 1 Picasso. Da unterscheiden die sich ja. Dann kannst du ja doch erzählen. Genau. Okay, bei auf. Mir steht, mach weiter. Genau. Museumswitz, ne? Fragt ein Dinosaurierbaby, Mama, wenn ich sterbe, wo komme ich dann hin? In den Himmel oder in die Hölle? Da sagt die Mama, keins von beiden, mein Schatz. Du kommst ins Museum. Okay, ich möchte ja nicht... Kinderwitz. Ja, der ist durch meine Qualitätskontrolle durchgefallen. Ach so. Da siehst du mal den Unterschied. Gut, Marc hat jetzt einen richtigen. Naja, ich weiß nicht. Sag mal, ist es ethisch vertretbar, im Altenheim Last Christmas zu spielen? Der ist super. Da haben wir es wieder. Der ist super. Okay, pass auf, Museumsführer. Wahrscheinlich im Bode-Museum. In dieser alten Urne wird die Asche der ägyptischen Königin aufgehoben. Was, hat die so viel geraucht? Den habe ich weggelassen, mein Mann. Aber ich habe einen anderen. Eine Frau besucht ein ägyptisches Museum. Sagen Sie, kennst du schon? Nein. Okay, nochmal. Eine Frau besucht ein ägyptisches Museum. Der war er schon. Nicht schlecht. Das war er noch nicht. Der hat noch einen zweiten Teil. Genau. Nächster Podcast. Sagen Sie, erkundigt sie sich bei einem Aufseher, wie alt ist denn diese Mumie hier? Er sagt, 5007 Jahre. Wie kann man denn das so genau wissen? Na, ich arbeite hier seit 7 Jahren und als ich angefangen habe, hat man mir gesagt, die ist 5000 Jahre alt. Das ist schön. Das ist schön. Der Vater stürzt in das Zimmer seines Sohns und sagt, Kind, wir müssen reden. Wie soll ich sagen? Du bist adoptiert. Der Sohn ist ganz erschrocken. Was? Dann ich möchte sofort zu meinen echten Eltern. Darauf der Vater ganz trocken. Kind, wir sind deine echten Eltern. Und jetzt pack deine Tasche, du wirst in 30 Minuten abgeholt. So habe ich es mir gedacht. Ja. Findest du das witzig? Okay. Ja. Also, Schlossbesichtigung. Fritzchen lässt sich erschöpft auf einen der alten Stühle fallen. Dann sagt der Schlossführer, das ist der Lieblingsstuhl von Friedrich dem Großen. Dann sagt Fritzchen, ja, ist ja schon gut. Wenn er kommt, stehe ich auch sofort auf. Waren schon drei, oder? Ja. Okay, du musst jetzt noch einen dritten erzählen. Ich muss noch einen dritten erzählen? Ach ja, ich habe einen weggelassen. Na gut, was bestellt ein Kannibale in einer Bäckerei? Na gut, Amerikaner und Berliner. Jetzt in Ordnung. Du, wenn du schon so, na gut, beim Erzählen sagst, dann heißt es so, eigentlich hättest du weglassen können. Genau. Aber ich fand ihn auch nicht gut. Ja, genau. Dann kommt jetzt noch ein Bonuswitz von mir. Ja, gerne. Da überfällt einer einen Bus und ist hochkriminell und geht zum ersten Fahrgast und sagt, hey du, wie heißt du? Ich heiße Petra. Na, dann lasse ich dich am Leben, meine Frau heißt auch Petra. Und du Typ da drüben. Ich heiße Manfred, aber meine Freundin nennt mich Petra. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. René? Ja? Dein Bonuswitz? Ich habe keinen Bonuswitz. Du hast keinen Bonuswitz? Oh, dann darf ich ja zwei Bonuswitze. Du hast zwei Bonuswitze. Nee, ich hab ein paar Wortwitze. Die kann ich ja, vielleicht kriegen wir ja alle unter. Mal sehen, ob ihr die versteht. Was machen Pilze auf einer Pizza? Schimmeln? Sie fungieren. Als Belag fungieren, genau. Ja. Ah ja. Was haben wir noch? Schnell noch Nutella rückwärts schreiben, bevor es alle tun. Ja, da muss man erstmal drüber nachdenken. Entschuldigung, da habe ich gerade nicht schnell noch. Schnell nochmal Nutella rückwärts schreiben, bevor es alle tun. Da alle muss man erstmal mal überlegen. Alle tun. Alle tun. Nutella. Ja. Alle tun. Oder wenn ich meinen Hund frage, wie ich aussehe, sagt er immer, wow. Deswegen liebe ich ihn so. Oh, okay. Was auch noch gut ist, ich habe mit meinen Pflanzen ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Ja. Darauf sind sie einige. Den hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das kann sein. Fragt die kleine Tochter, sag mal, Mama, wie lange bist du mit Papa eigentlich schon verheiratet? Sind jetzt 12 Jahre. Und wie lange musst du noch? Aha, da fällt mir ein, was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Nein, Stefan, nein. Komm, dann lass mich den Klassiker noch mal bringen. Es klopft an der Tür. Ah, ja. Ich gehe hin, öffne und sage, Schwiegermutter, was stehst du denn draußen im Regen? Geh doch nach Hause. Genau. Ja. Wahrscheinlich kann Marc auch total gut mit Menschen umgehen. Mit Menschen umgehen. Richtig? Okay, einen habe ich noch zum Schluss. Vielleicht versteht ihr den? Die anderen haben wir doch alle auch verstanden. Okay. Ich habe gestern versucht, einem Rothaarigen Witze über Rothaarige zu erzählen. Der fand es gar nicht lustig und dann ging er. Ging er, oh Gott, nee, den versteht keiner. Ginger. Und dann Ginger, ja. Also, zur Erklärung, ich fand die gut. Man nennt Rothaarige Ginger. Und ich muss dazu sagen, bei Google taucht ein Suchergebnis auf, wo steht, das ist abwertend. Aber es gibt keine Belege dafür, dass es abwertend ist. Aber es kommt von Ginger, ist doch ja. Ingwer, ne? Genau, ja. Ingwer. Ja. Ingwerkopf, sagt man doch im Deutschen auch. Ist es so? Nein. Aber was Ingwer mit Rot zu tun haben soll, weiß ich auch nicht. Herr Ober, was machen die ganzen Leute an meinem Tisch? Aber Sie hatten doch einen Auflauf bestellt. Ja. Herr Ober, wir hatten einen Tisch bestellt. Ja, der Tisch steht da drüben, können Sie sich mitnehmen. Da möchte ich auch nochmal auf die Herr Ober-Witze-Folge aufmerksam machen. Wollte gerade sagen. Ich weiß gar nicht, welche das war. Wir wollten uns neulich übrigens ein Taxi teilen, aber ich hatte keine Kettensäge dabei. Ja. Ach, herrlich, herrlich. Leute, was so ein Tag auf der Museumsinsel mit einem macht, ihr merkt es gerade. Das war das Witzbattle mit Marc, René und Stefan. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieser lustigen und informativen Sendung, kulturell hoch anspruchsvollen Sendung angekommen. Politisch auch nicht ohne gewesen diesmal. Wenn ihr jetzt Bock habt, unbedingt auf die Museumsinsel zu wollen, dann haben wir halt richtig gemacht. Ja, kommt her. Ansonsten, ihr wisst ja jetzt, wir hätten das sonst, das Coole ist, wir hätten das so kompliziert erklären müssen, wie ihr herkommt, aber jetzt können wir sagen, steigt einfach U-Bahnhof Museumsinsel aus. Aber wichtig, der U-Bahnhof Museumsinsel ist ja gar nicht auf der Museumsinsel. Ja. Also vergewissert euch dann auch, ob ihr wirklich auf der Museumsinsel seid. Aber ihr findet das schon. Es gibt zwei Ausgänge. Ja. Genau. Der Bahnhof ist unter der Museumsinsel, nur einer der Ausgänge ist nicht auf der Museumsinsel. Und ehrlich gesagt, der andere auch nicht. Der ist dann schon auf der Fischerinsel, glaube ich. Nee. Die Fischerinsel, die beginnt erst südlich vom Stadtschloss. Also wenn ihr hohen Wert darauf legt, beim Begehen des U-Bahnhofes unter der Spree durchzulaufen, dann empfehle ich euch den Bahnsteig, den Eingang außerhalb der Museumsinsel. Dann lauft ihr unter der Spree durch, was ein sehr schönes Gefühl ist. Ja. Super. Könnte nass werden. Oh. Ja, in diesem Sinne danke ich euch beiden, lieber Marc, lieber René, dass ihr es geschafft habt, heute hier nochmal dabei zu sein. Denn in der nächsten Folge ist es so? Liegt ihr jetzt bestimmt auch auf einer Insel, nackig, oberkörperfrei und genießt euren Urlaub. Bist du alleine hier? Da bin ich alleine hier im Podcast. Ach, du liebe Zeit. Habe ich doch gehört. Nö. Ist das so? So, heute haben wir den 10. In 14 Tagen ist ja dann der fast 14 Tage. Also mein Kalender sagt, ihr habt beide abgesagt. Da muss es ja stimmen. Ja, nee, mein Urlaub muss um eine Woche nach hinten verschoben werden. Nein, hast du etwa Zeit? Ich müsste dann eigentlich... Es wird eine, sagen wir so, ich gerade auf... Lasst euch in 2 Wochen noch einfach überraschen. Ja. Genau. Also ich bin definitiv nicht da. Dann muss ich den Frauen nochmal absagen. Ich habe schon Ersatz für euch, hochwertigen Ersatz organisiert. Mhm. Dann gucken wir mal. Gut, es sind jetzt für mich auch neue Informationen. Damit aber verabschieden sich René, Marc und der Schwerenöter Stefan. Genau, der Frauenversteher Stefan. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Und vielleicht konnten wir euch wirklich dazu inspirieren, der Museumsinsel mal einen Besuch abzustatten. In diesem Sinne, bleibt gesund. Wir hören uns in 2 Wochen wieder beim Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. berlin-podcast.de. Tschüss. Sehr gut. Sag dir bitte nochmal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, was ich noch sagen wollte. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Hier eh schon kurz ein Paper. Brauchst du nicht so vorbereiten. Also haben wir den Ausschlag? Also kannst du. Haben wir einen Ausschlag? Ja, definitiv. Wir brauchen ja keinen Ausschlag. Kommt die nächste Bahn. Scheiße. Dann müssen wir hier kurz abwarten. Ja. Das war eine technische Störung. So. Genau. Naja, schmeißt du deine Zigarette hier ins Gebüsch, ne? Und dann brennt hier alles und dann warst du mit der Museumsinsel. Super. Ja. Genau. Wie lange kennen wir uns jetzt? Zu lang. Wie viele Museumsinseln habe ich schon abgefackelt, seit wir uns kennen? Noch keine. Und jetzt einmal ganz ehrlich. Ich glaube noch keine. Können wir nicht weiter über die Museumsinsel sprechen? Na, hast du denn noch Inhalte? Na, hier stehen noch lauter Inhalte rum. Was? Wie? Du musst den Leuten ein Foto im Kopf zeichnen. Stimmt, ja. Ja, richtig. Den Blick, den du hier hast. Siehst du, deswegen bist du dabei, Marc. Weil wir zwei Pappnasen kriegen das nicht hin. René kickt ihn nur auf sein Handy die ganze Zeit. Der sieht ja nicht, was hier ringsrum ist. Ha, ha, ha. Ja. Das hier interessiert mich, dieses Gebäude, ey. Ich könnte jetzt wirklich mit dem euch alle wegjagen, dass ich hier alleine mit dem Gebäude bin. Ach so. Ich sehe nur Brüste. Guck mal. Was? Da auf dem Pferd. Ja, darüber reden wir auch gleich über Brüste in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Ah ja, passt doch super. Das ist cool. Ganz schön politisch heute hier. Naja, aber ist doch witzig. Ist doch krank, oder? Er wird jetzt krank, politisch oder witzig? Ja, ist halt Such dir mal was aus. Was hat die gesagt? Die hat gesagt, nee, die kann nur Französisch, nur mit dem Sprechen arbeitet. Ich wusste, dass der Witz kommt. Ich habe übrigens wirklich neulich den Podcast davor nachgehört und du hast recht, der Propeller. Ja, der habe ich aber mit Schule gebracht. Dass man nach dem morgendlichen Blick in den Spiegel überhaupt noch weitermacht, zeugt von wahrer Größe. Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Berlin-podcast.de. Tschüss. Sehr gut. Sag dir bitte nochmal Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ach, was ich noch sagen wollte. Tschüss.